mir festzugehen. Keine Aktien zählen wieder und treiben neue Schulden ein. Sagt er uns ein Haus bei dir, bett er uns wieder ein. Im Piratenland ohne Grenzen, Zaun und Wand. Volle Segel nach Libertalia. Das Piratenland ist jetzt in unserer Hand. Volle Segel nach Libertalia. Im Piratenland ohne Grenzen, Zaun und Wand. Volle Segel nach Libertalia. Das Piratenland ist jetzt in unserer Hand. Volle Segel nach Libertalia. Wir nehmen von den großen Reichen und werden mehr. Ja, ja, stellen Zelt. Unsere Reichen, wir sind aus Libertalia. Toten Kopf, weg durch die Nacht und seht ihn nur auf schwarze Flasche. Wird mein Zelt, mein Schulz nach. Und die Geilen, wir es machen. Volle Segel nach Libertalia. Das Piratenland ist jetzt in unserer Hand. Volle Segel nach Libertalia. Im Piratenland.